Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 600. Und der Titel ist NFC is back. Jawohl. Tja, irgendwie Jubiläumsfolge fast, könnte man sagen. Ne? Folge 600, Leute. 600 Wochen. 600 Wochen Uncast. Ja, ist ja irre. Irre. Ja. Das ist noch nicht ganz, aber fast 12 Jahre jetzt, ne? Wahnsinn. Beauty, wenn es 12 Jahre übrigens, ne? Genau. Irre, Wahnsinn. Ja, was soll man sagen, ne? Also ich meine, gut, wir haben ja immer diese 10er-Reihe, ne? Irgendwie, weil man irgendwie so in so einer 10er-Welt leben, ne? Also, ne? 100 Folge, ne? 200, immer, ne? Bei so runden Zahlen, ne? Wenn wir jetzt in einer einer oktalen Welt leben würden, ja, dann wäre die Folge 512 wahrscheinlich die, ja, das ist so richtig wow, ne, toll, Wahnsinn, ne, 512. Ja, nee, aber das sind halt so eine 10er bezogene Welt, also ist dann die Zahl 600 ist dann schon wieder eine schöne Sache, ne, aber nun ja, wie auch immer, ne, 600 Wochen, boom. Das hat's in sich. Und ja, mal sehen, wie lange der Podcast heute noch wird. Übrigens, ich gucke gerade die erste Folge vom Uncast, ne? Hier habe ich mir mal heruntergeladen oder wollte ich mir herunterladen und ich höre nix. Ja? Weiß nicht genau, was da jetzt los ist. Muss mir das nochmal genau angucken. Also die MP3-Folge geht natürlich nicht, weil die wurde ja auf Podshow hochgeladen. Podshow gibt es schon lange nicht mehr. Aber die Ogwarbis-Folge, die ist eigentlich im Internet-Archive immer noch zur Verfügung. Und jetzt habe ich die eben, wie gesagt, mal runtergeladen. Aber da ist nur Schweigen, ja, nichts zu hören. Keine Ahnung, warum die da nicht funktioniert. Eigentlich eine traurige Sache, ja, aber so ist es nun mal mit dem digitalen Heritage, ne? Da bleibt nicht alles immer so im Internet, wie man es gerne hätte. Und das, was man gerne hätte, dass es nicht im Internet bleibt, das bleibt garantiert irgendwie da. Ne? Tja, ja, ich muss auch mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwo die erste Folge archiviert habe. Ja, weil seitdem sind viele Backups vergangen, viele Festplatten haben das Zeitliche gesegnet und irgendwo sind es vielleicht aus Versehen überspielt worden oder was weiß ich alles. Keine Ahnung. Jedenfalls, tja, das ist halt immer diese Geschichte. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen hier. Vielleicht finden wir sie nochmal hier im Archiv. Ist ein bisschen langsam natürlich gerade. Ja, ist auch von der Uhrzeit her jetzt nicht, ne, die Hauptruhezeit. Ich da mal guck. Ich glaube, das ist hier noch drin als, ja, das müsste das ja sein. Android Netcast. Ja, noch ohne Jahreszahl. Und da ist die Folge Uncast 001. App Mania. Aber irgendwie sehe ich da, gibt es da irgendwie Probleme. Es wird mir was angezeigt. Vielleicht liegt es auch hier gerade wieder an der Soundausgabe. Ich habe da momentan ein paar Probleme damit, aber anderer Sound geht alles. Von daher keine Ahnung, was da los ist. Wird mir angezeigt, dass es funktioniert. Aber ich mal gucken, ich würde mir das mal. Ihr könnt es ja mal probieren. Guckt es euch mal an, hört es euch mal an oder versucht es euch mal anzuhören. Vielleicht geht es ja bei euch. Ja, weiß nicht genau, was da los ist. Wie auch immer, ja. Bevor ich jetzt hier in weitere Nostalgieträume, ja, versinke, so ist es nun mal, 600 Wochen Uncast. Ich bin so ein bisschen stolz, dass ich so lange durchhalte mit dem Uncast, weil wir haben ja viele Höhen, aber auch Tiefen gehabt in der Zeit. Ja, vor allem in den letzten Jahren war es immer so, dass immer weniger interessante News aufgetaucht sind. Ja. Und das ist immer am schlimmsten, wenn da nicht wirklich was Vernünftiges zu berichten ist. Ja. Und gut, diesen Monat habe ich diese Woche hatte ich eigentlich keine großen Probleme damit gehabt, irgendwas zu finden. Ja, ein Kracher gab es ja schon recht früh in der Woche, nämlich dass das Sonos-Patent ja verletzt wurde von Google. Das hat ein US-Gericht entschieden und der Hammer ist, dass tatsächlich Google da schnell reagieren musste und grundsätzliche Funktionen von den Geräten entfernen musste, die zusammen mit der Musikwiedergabe zu tun haben, also zum Beispiel mit den Smart Speakern, mit Nest Hub und so weiter, aber auch mit dem Chromecast Built-in, ja. Also man kann zum Beispiel keine Lautstärkeregelung mehr vornehmen an den Geräten, ja. Das wurde entfernt. Und auch die also die Lautstärkekontrolle von allen Geräten in einem Verbund ist auch deaktiviert worden. Das heißt, man muss jetzt für jedes Zimmer die Lautstärke separat einstellen. Äußerst übel, wenn man gerade im Wohnzimmer Musik anschalten schaltet, ja, und im Schlafzimmer oder im Klo ist es noch in voller Lautstärke, ja, dann schnell ins Klo rennen, ja, ja, Ruhe, Ruhe, leiser, leiser, ja. Ja, es ist nicht ganz so toll. Naja, wie auch immer. So ist es nun mal und Sonos hat da offenbar einen gütiger Richter gefunden, dass man sowas patentieren kann, ist natürlich auch traurig, meiner Meinung nach. Das sollte im Jahr 2020 eigentlich eine Grundfunktion sein, aber ja, die Firmen, die wo das entwickelt haben, wenn das tatsächlich der Fall ist, da hätte halt Google auch vielleicht ein bisschen was zahlen müssen an Sonos, wenn die eben das die Patente darauf haben. Da haben sie nicht aufgepasst. Ich meine, Google ist eine große Firma. Die können das vorher abchecken, abwägen. Ja, und sonst hätten sie sich nicht lumpen lassen sollen. Am Anfang hätte sicherlich Sonos die Lizenzen für relativ wenig Geld an Google verkauft, für die Google Smart Speaker, weil am Anfang hat ja jeder gedacht, ja, ja, klar, die Smart Speaker von Google, das setzt sich doch niemals durch, so ein Quatsch, ja, die Leute wollen ihre Stereoanlage und so, ja, und dann hätten die vielleicht eben da die Lizenzen deutlich geringer rausgehauen an Google. Jetzt geht es natürlich um riesige Summen, das ist klar, vor allem auch rückwirkend natürlich für die Geräte, die verkauft wurden, will da Sonos Geld sehen, ja, und ja, die erste Gerichtsentscheidung ist jetzt schon ein Hammer, ohnegleichen. Das wird Google einiges Geld kosten. Gleichzeitig denke ich, dass es früher oder später am Ende des der Verfahrenskette, weil das wird sicherlich nicht das letzte Verfahren gewesen sein, ein Vergleich gibt, wie so häufig, wo Google dann halt kräftig zahlt und dann Sonos eben die Nutzung gestattet. Prinzipiell ist es ja auch dann eine Lösung, die beide zufriedenstellt, aber die Kunden, die gucken jetzt natürlich nicht schlecht aus der Wäsche hier, wenn auf einmal solche wichtigen Funktionen, auf die sie sich verlassen haben, ja, auf einmal nicht mehr funktioniert. Das Schlimmste, das kann ich das sagen, das Schlimmste, was passiert ist, wenn man seine Smart Home Sachen nutzen will und sie funktionieren auf einmal nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Also schon die kleinsten Änderungen machen mich wahnsinnig und ich glaube, das geht vielen Leuten noch viel schlimmer als mir, weil ich ja als Technikfan eigentlich für neue Sachen aufgeschlossen bin, aber im Heimbereich, ne, da muss immer alles gleich sein, ja, weil man daran eben gewöhnt ist. Also, schon heftig. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann war auch eine interessante Meldung. Auf dem Google Pixel 6 Pro kann man jetzt auch das Ultra Wideband ja aktivieren. Mit einem Update wurde das ja ermöglicht jetzt. Und das Ultra Wideband, damit kann man ja beispielsweise die Kommunikation mit dem Auto verbessern, ja, das heißt sein Auto aufmachen damit, natürlich nur, wenn das das Auto unterstützt, und ich glaube mittlerweile immer, also im Moment nur ein BMW-Modell, aber naja, vielleicht wird es ja noch besser, aber für sowas wird es dann eben gebraucht, das ist besser als NFC, da muss man es nicht zu nah dran halten, aber auch natürlich besser als Bluetooth, weil Bluetooth hat eine zu große Reichweite, und da wäre das äußerst übel, wenn das Auto schon aufginge, wenn das Gerät in Bluetooth-Reichweite wäre. Das könnte dann schon mal schief gehen, vor allem, ne, könnte man das dann auch leichter abfragen. Aber das Ultra-Wideband, das ist so eine Kommunikationsblase, sage ich mal, die so dazwischen liegt in etwa. Und damit dann eben gut geeignet ist für solche Sachen. Dass es auf dem Google Pixel 6 Pro jetzt funktioniert, ist auch sehr faszinierend. Und ich bin eigentlich, finde ich sehr, sehr schade, dass das nicht auch noch in vielen anderen Geräten hier neuen Datums auftaucht. Aber offenbar, tja, ist das eben eine spezielle Pixel-Sache. Auch nicht schlecht. Das könnte ja ein Vorteil sein in Zukunft. OnePlus 10 Pro Design, das wurde jetzt öffentlich gemacht und ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Die Farben, die angeboten werden, fallen mir sehr gut, vor allem das Oliv. Übrigens, dieses Oliv wird jetzt auch für das Nord 2 5G angeboten, OnePlus Nord 2 5G. Und da muss ich sagen, wow, das wäre noch was gewesen. Ich glaube, da hätte ich, wenn das zum den damaligen Zeitpunkt, also vor ein paar Wochen, ne, wenn das da existiert hätte, dann hätte ich mir wirklich überlegt, ob ich mir statt der Pac-Man Edition vielleicht diese Olive-Farbe hole, weil ich mag Olive. Ansonsten natürlich, ne, als Pac-Man ist, ach Leute, ne, ich bin so begeistert immer noch, ne, von diesem Pac-Man-Phone, das ist einfach zu cool, ne? Einfach genial. Aber wie auch immer, die Farben für das OnePlus 10 mit diesem Oliv ist sehr schön. Das Kamera-Array macht sich sehr gut hinten auf der Rückseite. Gut, auf der Vorderseite gibt es überhaupt nichts Spektakuläres. Einfach ganz normal 0815 Smartphone eben. Ne? So, ja. Ja, ach ja, 0815 Smartphone. Ja, genau. Was ist denn eigentlich mit dem OnePlus 10 Pro? Ist jetzt ja vorgestellt worden. Ja, und im Vorfeld haben schon, sind schon Informationen geleakt worden und die haben sich jetzt richtig erwiesen. OnePlus 10 Pro hat einen 6,7 Zoll Screen mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Leider kein MediaTek, da wären es die 9000, Minuspunkt. 8 und 12 GB RAM, also ich weiß nicht, warum es da überhaupt eine 8 GB Version gibt. Storage 128 und 256 GB, also da muss ich sagen, für ein Top-Modell von OnePlus ist es nicht genug. Also es ist nicht ausreichend, ganz einfach. Da hätte ich mir gewünscht, ein Modell, das 128er kann man gleich ganz vergessen, 256 GB und 512 GB Version und vielleicht noch wie eben beim iPhone auch eine Terabyte Version. Das ist heutzutage überhaupt kein Hexenwerk mehr und beim Topmodell sollte also zumindest mal eine 512 GB Version zur Verfügung stehen heutzutage. Front-Facing-Kamera mit 32 Megapixel, die Kameras hinten 48 Megapixel, 50 Megapixel und 8 Megapixel, Dreiergespann, wie die genau aufgeteilt sind, wird man auch sehen. Ich glaube, die 48 Megapixel ist eine Weitwinkelkamera und die 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und die 8 Megapixel Kamera dürfte eine Telefotokamera sein, also das heißt mit für Zoom, für optischen Zoom. Allerdings ist 8 Megapixel dann auch sehr enttäuschend. Keine Ahnung, warum sowas gemacht wird, habe ich schon mal gesagt. Also, nee, ne? Keine Ahnung. Dann, was haben wir noch? 5000 mAh Akku mit 80 Watt Wired Charging, 50 Watt Wireless Charging. Das ist sehr gut. Und ich würde es meinem Smartphone nicht antun, aber es ist okay. Oxygen OS 12 ist drauf, basierend auf Android 12. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Bluetooth 5.2, NFC natürlich. Reverse Wireless Charging ist auch möglich. Das heißt, man kann mit diesem Gerät Wireless andere Geräte, die ebenfalls Wireless zu laden sind, auch aufladen. Das ist auch sehr schön. Und ein Dual Stereo Speaker, das ist gut. Viele andere Sachen werden wahrscheinlich vermisst werden. Meiner Info nach gibt es keinen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Es gibt keine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern, also keine Micro-SD-Karte. Soweit ich das bisher weiß, am morgen, ja, natürlich, die warten natürlich mal wieder, morgen wissen wir mehr, da ist es dann ganz offiziell auf dem Markt. Ja. Und dann werden wir mal sehen, was die da wissen, bis dorthin. Ja, OnePlus 10 Pro, wie gesagt, mit einem Snapdragon 8 Gen 1. Und das ist ja diese Sache mit der Hitzeentwicklung. Und deswegen hat das Ding eine massive Hitzeableitung. Ja? Also das Teil, das ist ja der Wahnsinn. Das Ding besteht ja nur noch aus einem Hitze-Schild. Ja? Oder nicht Schild, sondern einem Hitze Leiter, ja, eine Kühlrippe, ja. Also ich weiß nicht, das ist ja wirklich voluminös. Ja. Das dürfte wohl die größte sein, die ich je gesehen habe. Auf jeden Fall die größte von einem OnePlus-Gerät. Ja, und da kriegt man schon mal ein Geschmäckle dafür, ne, was einem blüht mit dem Snapdragon 8 Gen 1, ja, Hitzeentwicklung, da müssen die Hersteller schon sehr, sehr gut die Hitze ableiten, damit das passiert, damit das Ding noch richtig funktioniert, aber mal sehen, was dann mit der Wärmeentwicklung im Gerät wird. Also, ich bin da sehr, sehr skeptisch, ja. Nicht skeptisch ist der CEO von Redmi, der General Manager Lu Weibing. Der setzt nämlich so klar und voll auf den Snapdragon 8 Gen 1, dass hier es wirklich fraglich ist, was da los ist. Da müssen doch bestimmte Verträge gemacht worden sein, gute Verträge. Tatsächlich, das Redmi K50 hat in den allermeisten Versionen, auch in der Top-Version, diesen Snapdragon-Prozessor drin. Ursprünglich hieß es hätte einen MediaTek Dimensity 9000 Prozessor drin. Es wird wohl auch ein Gerät geben, das Redmi, ein Redmi K50, das ist ja eine ganze Serie, total verwirrend, das eben hier mit dem Dimensity 9000 Prozessor funktioniert. Ja. Aber die größten, also die Top-Modelle oder das Top-Modell, das soll wohl mit dem Snapdragon 8 Gen 1 kommen. Und diese deutliche Aussage, ne, dass hier Coldest Industry Challenge, ja, Snapdragon 8, hat der Lu Weibing selbst gepostet, ja, meiner Meinung nach, und auch weitere Aussagen, ja, wie zum Beispiel hier, wo steht es, ja genau, Snapdragon 8 really puts everyone under pressure, so buy the Snapdragon 8 Hardcore Flagship in 2022, pay attention to the following points, und dann listet er auf, also er fordert auf, man soll ein Snapdragon 8 Flagship kaufen, ja, und ja, tritt so, sozusagen damit dem Damans die 9000 in den Hintern. Ja. Dass ein CEO so offen macht, ein Zubehörteil, das von einem anderen Lieferant geliefert wird, so in den Vordergrund stellt, da gibt es eigentlich nur einen Grund, das sind Verträge am Werk. Ja, da haben die sehr gute Verträge bekommen. Nicht vergessen, Redmi ist ja gehört zu Xiaomi und auch das Xiaomi 12 kommt in fast allen Konfigurationen mit dem Snapdragon 8 Gen 1 oder Snapdragon Prozessoren. Nur auf das letzte ist noch nicht da, aber ehrlich gesagt, nach solchen Aussagen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinerlei Hoffnung, dass es noch ein Xiaomi 12 mit Dimensity 9000 gibt. Und ich finde es äußerst schade. Also hier hat wohl Snapdragon, also Qualcomm, seine komplette Marktmacht ins Spiel geschmissen, um die Firmen irgendwie dazu zu kriegen, die Bratpfanne sogar noch als gut zu empfinden und eben das hier zu verbauen in ihren Smartphones. Und auch Redmi ist da nicht der einzige den Monat. Diese Woche ist wieder eine herbe Enttäuschung für MediaTek und ich finde es äußerst schade. Sehr, sehr traurig, was da gerade passiert. Und vielleicht hätte die Marktprüfer in der Vergangenheit vielleicht doch genauer hingucken müssen, ja, die Monopolwächter und Leute, die eben dafür sorgen, dass der Markt nicht komplett verzerrt wird, denn offenbar ist die Marktmacht von Qualcomm mit dem Snapdragon dermaßen groß, dass es selbst Bewerber, die oder Mitbewerber, die ganz klar die besseren Prozessoren haben, nicht also die Hersteller nicht dazu bekommen, irgendwie was anderes zu kaufen, weil sie eben Angst haben vor Qualcomm oder eben vor der Marktmacht von Qualcomm. Irgendwie lässt die Aussage von dem sogar das Durchblicken, ja, puts everyone under pressure. Das kann man auch zweideutig sehen, ja, unterdrückt also alle, ja. Okay, also, ja, mein lieber Mann. Das ist natürlich, wie gesagt, es macht mich sehr, sehr traurig auch. Und ich kann nur jedem empfehlen, Leute, wartet, bis ihr ein Gerät bekommt mit dem Dimensity 9000. Das werdet ihr nicht bereuen. Das Ding wird in der Praxis wesentlich schneller sein, weil die Snapdragon 8 werden herunterregeln, weil sie zu heiß werden. Und die Dimensity 9000 Prozessoren können fast ungeregelt durchlaufen, selbst mit normaler Kühlung, was eben so im Smartphone verbaut wird. Und da muss der Hersteller eben auch keine besonderen Hürden überwinden. Mag ja sein, dass hier zum Beispiel Redmi ein besonders gutes Gerät hat mit besonders guter Wärmeabführung oder OnePlus vielleicht. Ja, mal sehen. Es wird sich dann eben zeigen in den Benchmarks. Aber auch da muss man natürlich aufpassen und es müssen Real-Life-Benchmarks sein. Ja. Also das heißt nicht das Handy anschalten, Benchmark laufen lassen und dann ist das Ergebnis. Nein. Macht mal 2-3 Benchmarks und dann nimmt er das Ergebnis davon. Dann könnt ihr nämlich das Snapdragon der Pfeife rauchen, wenn der MediaTek noch volle Speed hat. So sieht's aus. Nun ja. Okay, also OnePlus 10 und Redmi K50 mit dem Snapdragon 8 Gen 1. Beim K50 wird es dann irgendeine Version geben mit dem Dimensity 9000, aber ehrlich gesagt, nachdem der CEO dermaßen MediaTek durch den Kakao gezogen hat, würde ich mir auch kein K50 mit Dimensity kaufen, weil ich da denke, dass die dann auch künstlich irgendwo beschnitten werden. Ist ja auch klar, wenn das Topmodell mit allen möglichen Features eben diesen Snapdragon hat und ein kleineres Modell, wo auch eventuell auch nicht die richtige Ausstattung dabei ist, ne, von RAM etc., dass da dann auch wiederum Unterschiede gibt. Das ist klar. Stellt euch nur mal vor, die RAM Anbindung, ja, UFS, RAM-Anbindung wird zum Beispiel eine andere sein, eine langsamere sein als bei dem Top-Modell, dann wird es heißen, oh, seht ihr das, ne? Dann, der MediaTek ist ja langsamer. Ja, kann man halt nichts machen, wenn ein Scheißgerät eingebaut wird. Sorry, dass ich das sag, ne? Sorry. Und wenn dann das Top-Gerät, Top-Gerät eben sowas hat, ja, dann muss ich sagen, ist das schon traurig und hat auch überhaupt keine Aussagekraft dafür. Also ich würd dieser Firma mit so einem CEO nicht trauen, dass da jetzt fair aus beiden Prozessoren das Maximale herausgeholt wird. Kann man ja auch nicht. Würde man sich das eigene Flaggschiff kaputt machen. Ist ja logisch. So, dann haben wir noch ein interessantes Gerät, das aufgetaucht ist. Ich glaube, das war mit einem anderen Prozessor schon mal da. Allerdings bleibt auch hier wiederum das Problem, dass eben dieser Prozessor nicht ausreichend ist und auch nicht die Ausstattung von dem Gerät für das, was man sich davon eigentlich dann prinzipiell erhofft. Das ist aber ein schönes Gerät mit richtiger Tastatur, mit einem physischen Keyboard, richtige Tasten, ja, dass man dann quasi rausleiden kann. Klar wird das Gerät dadurch dicker, aber Leute, es ist wirklich sehr interessant und so eine richtige Tastatur, das erinnert mich an den Psion Organizer, falls ihr den irgendwie noch kennt, ja. Also sowas mag ich, ja. Sowas mag ich wirklich. Und ich würde mich jetzt wirklich grämen, hätte das Ding in Dimensity 1200er Chipsatz, ja, oder ein Snapdragon 860, da würde ich mich wirklich grämen, dass ich jetzt hier nicht dieses Teil gekauft hätte. Jetzt mit der Ausstattung muss ich sagen, nee, also das hätte ich mir eh nicht gekauft, ja. Weil ich nicht weiß, was ich mit dieser Ausstattung dann überhaupt damit noch machen soll. Es hat einen Dimensity 800er Chipsatz, der ist nicht schlecht, aber der ist ganz klar im Midrange-Bereich. Und zwar auch nicht im Top-Midrange-Bereich, sondern eher im mittleren Segment, ja, davon. Das heißt, damit kann man keine großen Sprünge machen, was Gaming oder sonst irgendwas betrifft. Gar nicht. Die Ausstattung mit 8 GB RAM ist zwar okay, genau wie 128 GB Storage, ja, zumal da dann wenigstens noch ein Micro-SD-Kartenslot vorhanden ist. Aber trotzdem wäre mir hier 12 GB RAM und 256 GB Storage durchaus lieber gewesen. Zumal dieses Gerät eben auch noch mit Linux-Distributionen arbeiten kann. Also nicht nur Android, richtig, ausgeliefert wird es mit Android 11, ja, aber man kann hier Linux-Distributionen installieren und übrigens sogar Sailfish OS, wenn man will, ja, also das ist nicht schlecht, nur für die Linux-Distributionen würde ich mir dann auch lieber ein bisschen mehr RAM-Speicher wünschen, größere interner Storage, ja. Ja, die Micro-SD-Karte ist da, aber bitte nicht vergessen, die Micro-SD-Karte ist im Vergleich zum internen Speicher wesentlich langsamer, ja, auch wenn ihr ein Top-Modell nehmt. Es hilft zwar, wenn ihr eine sehr, sehr, sehr, sehr schnelle Karte nehmt von den entsprechenden Firmen, die eben diese High-Speed-Karten anbieten. Das hilft schon jede Menge. Aber trotzdem, ich sehe es am Pi beispielsweise, das Booten von der Micro-SD-Karte ist langsam, das Booten von der SSD-Festplatte ist rasend schnell. Stellt euch vor, das Booten von dem internen Storage, da geht schon was. Ja, da kommen wir zumindest mal an deutlich höhere Geschwindigkeiten ran als mit der Micro-SD-Karte. Wie auch immer, so ist es nun mal, aber was soll man machen? Vielleicht findet es doch seine Fans, seine Nutzer, denn dieses physische Keyboard ist wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich eine gute Sache, meiner Meinung nach. Und deswegen könnte es trotz dem Midrange da sein, für viele auch ausreichend sein. Ja, Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der MediaTek Dimensity 800 unter einer Linux-Distribution läuft, wie performant der unter Linux läuft. Ja, da habe ich einfach keine Erfahrung damit. Nur, ja, da kann man natürlich noch tricksen. Ne? Das heißt, Spar-OS, ja, vielleicht, wo nicht ganz so viel Ressourcen bindet, ja, das geht ja. Aber letztendlich bei der Android-Variante dann wird man eben zum Beispiel bei Spielen keine großen Schritte machen können. Trotzdem, gerade wer vielleicht unterwegs damit arbeiten will, Texte eintippen will, ja, ich kann mir vorstellen, Autoren oder sowas wären da vielleicht sehr angetan davon, weil nichts kann eine richtige physische Tastatur ersetzen, wenn man richtig viel schreiben muss, finde ich. Ja. Sorry. Ja, warum sage ich eigentlich heute immer sorry? Ja. Habe ich da Angst, dass es so vielen Leuten auf die Füße trete? Ja, mag sein, dass es ja schon die Kiddies gibt, die schneller mit der Touchscreen-Tastatur schreiben können, als ich mit dem physischen Keyboard. Ja, das kann durchaus sein. Nur, wenn ich mir dann das Ergebnis angucke, ja, was da als manchmal so weggeschickt wird mit der Worterkennung, ja, nee, ne? Ist in Ordnung. Die Smartphone-Entwicklung soll 2022 offenbar ziemlich verlangsamt werden. Und ehrlich gesagt, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich erwarte es sogar. Wir hatten in der letzten Zeit eine massive Entwicklung mit 200 Megapixel Kameras und so weiter. Aber wir haben wenig in der Linsenoptik gemacht, weshalb dann auch 200 Megapixel immer noch nicht so gut aussehen wie 18 Megapixel mit einem richtig guten Zoom-Objektiv. Ja, boom, ist nun mal so. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass wir mit den optischen Zoomen, die jetzt in einigen Smartphones verbaut sind, eigentlich an die Grenze von dem gekommen sind, was man mit einem normalen Smartphone machen kann. Es gibt zwar schon wieder Bestrebungen, so ausfahrbare Objektive hinten an das Gerät anzubauen. Ja, da gibt es mehrere Patente jetzt. Offenbar gibt es auch schon Bestrebungen, so Geräte auf den Markt zu bringen. Aber wir sind momentan an einem Punkt angelangt. Das hat natürlich ein paar Probleme, ganz klar. Wenn so ein Zoom-Objektiv rausgefahren ist und man vergisst es, das Smartphone zum Beispiel abzuschalten, die Kamera abzuschalten, das Smartphone abzuschalten und steckt es einfach mal in die Tasche, dann ist das Ding so schnell abgebrochen. So schnell kann man gar nicht gucken. Ja? Also ich sehe da viele Probleme dabei. Auf der anderen Seite sind wir halt auch jetzt an einem Punkt, wo die Qualität so gut ist, ja, dass sie tatsächlich schon Kompaktkameraniveau erreicht. Also wisst ihr, die kleinen Kompaktkameras, die man sich vor ein paar Jahren noch kaufen konnte, ja, mit sagen wir mal, normalen Objektiven, ja, bis auf den Zoom vielleicht, da geht sonst eigentlich nichts mehr von der Qualität. Ich sehe es, wenn ich meine gute Samsung WB251 Kompaktkamera nehme und mache da Bilder, ja. Wenn ich da reinzoome, klar. Ne? Ich sehe zum Beispiel ein Bergpanorama, ich zoome an den Bergen ein bisschen ran. Leute, ich sehe da Details, ich habe Details auf dem Foto. Das ist unglaublich. Ich nehme ein Gerät, das dreimal mehr Pixel hat als diese Kamera, machen Foto, zoomt dann in diesen Bereich rein und dann sind die Details weg. Ja? Es ist kein optischer Zoom, so sieht es aus. Ja? Und das ist das, was ich immer sage. Aber für die normale Benutzung, der normale Schnappschuss unterwegs, das sind die Smartphones mittlerweile besser als eine normale Digitalkamera. Also wenn es nicht um Zoom geht, wegen der Nachbearbeitung, die im Gerät quasi in Echtzeit passiert. Ja? Unglaublich. Man kann da Aufnahmen machen in Bel- Beleuchtungsszenarien, wo es quasi unmöglich ist, für so eine Digitalkamera überhaupt irgendetwas noch abzulichten. Ohne Blitz. Und wir alle wissen, der Blitz ist das Schlimmste, was man machen kann. Und von daher sehe ich natürlich schon, dass die Leute da keine Nachfrage mehr haben jetzt, noch bessere Bilder zu machen. Ja, alles geht dorthin und sagen, oh, wie genial die Bilder sind und mein Smartphone kann auch ein bisschen bessere Bilder machen. Ja, okay, aber insgesamt wisst ihr, die Leute, die gehen hin, nehmen ihr Smartphone raus, machen Fotos. In einer atemberaubenden Zahl heutzutage, was man sich vorher nie gedacht hätte bei so einer Digitalkamera, ne? Und die Qualität von diesen Fotos ist halt mittlerweile, das muss man neidlos anerkennen, schon deutlich besser als bei den normalen Anwendungsszenarien bei einer normalen Digitalkamera, ja, weil eben hier diese Software und auch die Geschwindigkeit, mit der die Bilder in Echtzeit bearbeitet werden durch die integrierte Hard- und Software, ist so viel besser geworden. Die AI-Funktionen sind so phänomenal. Die machen aus einem wirklichen Schrottbild, ja, machen die ein ansehnliches, akzeptables Bild. Ja. Und das ist genau das, was eben der Normalkonsument möchte. Ja. Der will keine Profi-Qualität für ein Poster zu drucken, ja, sondern der will seine Erinnerungen in gut und unkompliziert speichern. Und diese Aufgabe haben die Smartphones schon lange erreicht. Und deswegen sehe ich hier keinen Sinn drin, dass die Handyhersteller dieses Jahr Millionen und Abermillionen in die Herstellung von besseren Kameras stecken. Ja. Weil die Kameras ohne massive Änderungen auch gar nicht mehr viel besser werden können. Ja. Das heißt nicht, dass die Geräte jetzt nicht besser werden können. Also wenn ich mir dann zum Beispiel das OnePlus 10 angucke, warum da eine 8-Megapixel-Telefotolinse genutzt wird, das ist jenseits meiner Vorstellungskraft, ja. Aber die Chips sind da, die entsprechende Optik ist da. Man könnte auch ein zehnfach optischer Zoom mit einer 50 Megapixel Chip machen. Das ist überhaupt kein Problem. Also die technischen Möglichkeiten sind da. Wir reden ja von der technischen Entwicklung. Und die Hersteller sollten erstmal das, was technisch möglich ist, ausnutzen. Und dann wird es auch wieder weitere technische Entwicklungen geben können. Nur bis dahin sollten die Hersteller eben das mal angehen und das werden sie auch angehen. Von daher werden wir keine neuen Megapixel-Rekorde erwarten können, ja, aber vielleicht neue Geräte mit besseren Kamera-Arrays, mit besseren optischen Linsen beispielsweise und die eben die bestehende Technik auch vollkommen ausnutzen. Es gibt meines Wissens nach noch kein Gerät, dass ein Zoom mit 200 Megapixel Chip vereint. Wenn das mal der Fall ist, Leute, dann brauchen wir uns über die Qualität da keine Gedanken mehr zu machen. Gut, dann der Jerry Rick Everything Kanal, ja, der hat ja hier immer hier die neuen Smartphones zerstört oder auch nicht, wenn sie gut waren, ja, hat das nicht geschafft und der stellt seine am robustesten und fragilsten Smartphones 2021 vor. Ich habe mal in das Video reingeguckt, das ist definitiv zu empfehlen, deswegen wird es hier auch einen Link geben dazu, guckt es euch mal an, es ist ganz aufschlussreich und da waren wirklich schon ein paar Kracher dabei, im wahrsten Sinn des Wortes Kracher. Ja. Honor zeigt das Magic 5, das erste Folding Phone mit einem Snapdragon 8 Gen 1. Auch Honor setzt offenbar auf den Snapdragon 8 Gen 1, wenn es ums Prestige und Ansehen geht. Unglaublich. Tja, ich hätte es nicht erwartet. Ja, Asche auf euer Haupt, Honor. Ja, ihr hättet was Gescheites machen können, aber okay. Nee, ist okay. Das Honor Magic 5 ist ja dieses Folding Phone, was ja schon erwartet wurde. Ja, 7,9 Zoll, nachdem man es auseinandergefaltet hat. 6,45 Zoll, wenn man es nicht gefaltet hat. also, ihr merkt schon, also 7,9, 6,45. Da frage ich mich wirklich nach dem Sinn von dem Ganzen. Ja. Aber okay, was soll's, ne? Ist ja jetzt gerade so total in Mode, ne? Hier, Folding Phone, yeah. So ist es. Ist jedenfalls größer als das, soweit ich das richtig weiß, als dieses Huawei Fold X oder wie das heißt da. Ja. Es hat 12 GB RAM an Bord. Da gibt es auch Konfigurationen bis 512 GB Storage. Also da haben sie zumindest mal alles richtig gemacht. 4750 mAh Akku. Weiß nicht, ob der nicht ein bisschen unterdimensioniert ist, aber ja, sie werden sich da schon Gedanken gemacht haben, bei Honor. Und ja, Magic UI 6 ist da verbaut. 66 Watt Fast Charging ist möglich. Ja, die Preise, da wird's einem ja schwindelig, Leute. Ja, also die kleinste Version, ja, startet bei $1,570. Und das sind Preise, die sind gerechnet von der chinesischen Währung umgerechnet. Das heißt, diese Preise werden deutlich höher sein in echten Dollar. Ja. Von daher, ich würde mal sagen, 1590 Euro. Ja. Das größte Modell mit 512 GB Storage kostet dann $1,725 ebenfalls, ne, gerechnet von dem chinesischen Preis aus. Da würde ich mal locker 1799 veranschlagen in Euro, aber mindestens. Und damit kann man natürlich sagen, Mensch, das ist doch verrückt. Das ist doch echt verrückt. Honor, was machst du, ne? Also ich weiß nicht, das ist ja eins von den teuersten Smartphones überhaupt. Ne? Verrückt. Ich kann diese Begeisterung von diesen Fold-Geräten überhaupt nicht, also zumindest von diesen größeren Fold-Geräten kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die kleinen Folds eher schon, ja, aber Leute, also es ist einfach für mich nicht nachzuvollziehen, was hier los ist. Nun gut, wir werden sehen, was da noch weiter gibt. Es ist jedenfalls jetzt offiziell vorgestellt worden, beziehungsweise bekannt gegeben worden. Am 18. Januar soll es dann auch nach China oder in China eintreffen und bestellbar sein. Ja. Die technischen Daten sind okay, die sind gut, da kann man absolut nichts sagen. Die Kameras habe ich noch nicht angesprochen. Ja, Front-Facing-Kamera 42 Megapixel. Weiß nicht, warum man so viel Megapixel für ein Selfie braucht, aber okay. 50 Megapixel Weitwinkelkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 50 Megapixel Spectrum Enhanced Kamera. Was das bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Muss man erstmal warten, ne? Bis das dann ja, auf dem Markt ist. 120 Hertz Refresh Rate habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, und das Hauptdisplay, also das ausgefaltete 7,9 Zoll Display, das hat übrigens nur 90 Hertz Refresh Rate. Nur das kleine Coverscreen Display, kleine, 120 Hertz Refresh Rate. Aber okay. Ja, das mit diesem Refresh Rate ist sowieso total überbewertet, meiner Meinung nach. Ich habe meins, das erste, was ich gemacht habe, auf 60 Hertz umgeschaltet, weil, ja, ne, Akku. Tencent kauft Black Shark. Ist das der Wahnsinn? Tencent kauft Black Shark. Tencent momentan ja in großen Schwierigkeiten, weil in China sprich keine neuen Games mehr gemacht werden dürfen. Ist in der Tat so, das ist kein Witz. Die haben momentan riesen Probleme. Dutzende von Firmen sind schon pleite. Es gibt restriktive Voraussetzungen in China momentan für die Gaming-Industrie. Und die Hintergründe, da könnte man eine ganze Sendung damit füllen, warum das so ist. Aber Fakt ist, Tencent will wohl auch sich jetzt ein zweites Standbein zulegen. Und ja, wenn die natürlich so eine Phone-Marke haben, Black Shark ist zwar ein Gaming-Phone, aber heißt ja nicht, dass es nur für Gamer interessant ist, beziehungsweise, ja, selbst wenn es nur für Gamer interessant ist, es gibt ja noch andere Games, ja, und dann können sich die Leute wieder ein Tencent-Produkt kaufen, um zu spielen. Ja. Der Kreis schließt sich. Und wenn vielleicht auch irgendwann mal dann wieder hier neue Games entwickelt werden dürfen, ja, dann kann ja dann auch hier Tencent davon direkt wieder profitieren. Also, die Idee, jetzt sich ein anderes Standbein noch zuzulegen im Smartphone-Business, ist gut, aber das Smartphone-Business ist natürlich hart. Ich hoffe, Tencent hat sich das genau überlegt, was sie da tun und welche Strategie sie sich verfolgen, denn das, also so einfach ist es nicht, ne? Ich kaufe halt jetzt mal einen Smartphone-Hersteller und dann bin ich big im Business, ne? So einfach geht es nicht, ne? Ja, es gibt noch ein anderes Folding Phone, und zwar soll es ich weiß nicht, ist das schon draußen? Es jedenfalls soll es geben, und zwar im, Moment halt, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Entschuldigung, das ist ganz anders da, ja. Also, das Xiaomi Mix Fold, das ist im April 2021 auf den Markt gekommen und jetzt ist der Preis sehr weit gefallen, so dass er jetzt bei bei 1.725 US-Dollar liegt. Für die 512 GB Variante mit 12 GB Speicher. Nein, so war das. So war der Preis. So ungefähr wie jetzt auch das Honor Fold da, wo er jetzt da rausgekommen ist, ne? Und jetzt ist es tatsächlich gefallen auf 1.100 Dollar, also deutlich im Preis gefallen und damit ist es das günstigste Folding Phone momentan in der Art, das ihr kaufen könnt. Ja, von Xiaomi, ja, Mi Mix Fold, aber halt schon von April 2021. Ne? Ich weiß auch nicht, was man da noch machen soll. Naja. Okay. Wie auch immer, ich hab's euch gesagt. Jedenfalls, zack. Oh, Samsung. Samsung Galaxy S22 Ultra Exynos gegen Snapdragon-Version. Ne? Jede Versionsnummer blüht uns das Jahr. Ihr wisst ja, ne? Es gibt immer eine Version mit Exynos-Prozessor und eine Version mit Snapdragon-Prozessor. Diesmal muss man sagen, dass die Snapdragon-Version deutlich schneller ist. Ja, Wahnsinn. Da muss Samsung doch aufpassen, meiner Meinung nach. Die Single-Core-Score ist nämlich das, was hier dem Exynos-Prozessor den Leiter bricht. Denn 1226 Single-Core-Score bei Geekbench für den Snapdragon und 1014 Single-Core-Score für den Exynos-Prozessor. Das ist schon jede Menge Unterschied. Bei der Multicore-Score ist es sehr nah. Da ist der Snapdragon nur leicht vorne mit 3462 und der Exynos hat 3415. Also da würde man nicht viel groß merken, aber bei der Single-Core-Score, wow, das haut richtig rein. Wahnsinn. Was hat sich Samsung dabei gedacht? Ich weiß nicht, aber jetzt muss man sagen, es gibt ganz klar jetzt zwei unterschiedliche Galaxy S22 Ultra. Das Snapdragon ist ohne Zweifel das bessere Gerät. Boom. Außer der Exynos ist wesentlich kühler. Da müssen wir doch mal gucken. Samsung Galaxy S21 FE ist jetzt vorgestellt worden auf der CES 2022 am 11. Januar, also morgen genau, ne, einen Tag nach dem Uncast, ist ja nicht mehr so. Da wird es gezeigt werden und die Specs sehen wie folgt aus: ein Display mit 6,4 Zoll AMOLED-Screen, ein Snapdragon 888 Prozessor, 6 bzw. 8 GB RAM mit 128 GB bzw. 256 GB RAM, Front-Facing-Kamera mit 32 Megapixel, Kamera hinten 12 Megapixel, 12 Megapixel, 8 Megapixel und einen dreifach optischen Zoom ist da möglich. Ja, also die Kameras hinten sind unterirdisch, das ist ja furchtbar. aber immerhin. Fingerprint-Scanner, natürlich klar, 120 Hertz Refresh-Rate, NFC, 5G, 15 Watt Wireless-Charging. Okay, ja. Ja, was soll man sagen? Ach ja, IP68 ist auch noch vorhanden. Ich denke, das ist eine Erwähnung wert. 25 Watt Wire-Charging. So, jetzt sagt er, naja, okay, das ist nicht besonders gut. Das stimmt. Also damit kann man die aktuellen Flaggschiff-Geräte und sogar einige von dem Mid-Range-Bereich nicht mehr schlagen damit. Aber Leute, denkt dran, das ist ein Samsung Galaxy S21 FE, die Fan Edition also. Und das heißt, es ist deutlich günstiger als die Nicht-FE-Variante. Nämlich $699, Leute. Ja, und das heißt, das ist ein Gerät für Samsung-Verhältnisse zu einem sehr guten Preis. Und deswegen wird es natürlich auch seine Fans finden. Nicht umsonst Fan Edition. Ja. Wenn man nicht mehr als 8 GB Speicher braucht und 256 GB, ja, dann kriegt man hier dann schon ein günstigeres Gerät. Ja. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das S21 normal kostet. Ja. Schon teuer. Also, die Fan Edition kam ja auch letztes Jahr gut an. Ja, und jetzt mit dem S21 FE, da glaube ich, kann man schon erwarten, dass es auch wieder gut ankommt. Das Galaxy S22 ist ja in den Startlöchern. Ja, und jetzt gab es einen Leak für die Preise von dem Samsung Galaxy S22 in Europa. Da läuft das wie folgt ab. Das Galaxy S22 Standard Edition, 8 GB mit 128 GB sowie 8 GB mit 256 GB Storage, also mittelmäßig, kostet da schon 912 Euro. Ja, weiß nicht, warum das so ein komischer Preis ist. Kann man das gar nicht vorstellen. Das sind wohl nicht die europäischen Preise geleakt worden, sondern die Dollarpreise irgendwie. Wohl, naja, egal. Wie auch immer, ja. Sagen wir mal 912 Euro. So. Da seht ihr auch schon, ne, wo der Unterschied ist. Ne? Also die RAM-Ausstattung, gleich wie bei dem S21 FE, nur das kostet 6,99. Hm. Puh. Die große Version übrigens, ne, 8 GB und 256 GB Speicher, die kostet dann 964 Euro rund. Ja? Also zack, ganz schön happig. Gibt es noch ein anderer Leak, der S22 vielleicht? Leider nicht. Nee, also die anderen Preise. Es gibt ja noch sehr viele andere Versionen von dem S22, da ist noch nichts geleakt. Aber damit ist das Gerät deutlich teurer als das Xiaomi 12. Ja. Das startet nämlich bei 582 und da könnt ihr mal den Unterschied jetzt sehen. Ja. Samsung und die Xiaomi-Geräte. Wobei hier der Preis von Xiaomi wieder umgerechnet ist von der chinesischen Währung. Da müssen wir ein bisschen was draufpacken wieder. Ja, vielleicht auch 649 dann. Aber ihr seht, das ist günstiger. Mhm. Also so sieht es aus. Erwartet nicht, dass die Samsung S22-Geräte auch nur annähernd gut sind im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind einfach ganz teure Dinger, wie immer. Und sie werden wie immer natürlich ihre Fans finden, weil ne, ist ein Samsung und irgendwie haben die wohl schon so einen Namen. Irgendwie Samsung ist das Apple von Android. Ja? Preise spielen da offenbar keine Rolle mehr. Ja. Hauptsache, es ist ein Samsung. Schon komisch, die Welt. Nun ne. Okay, damit sind wir mit den News durch. Das heißt, wir kommen zur App der Woche. Und da habe ich nämlich auch noch ganz kurz noch was zu erzählen dazu, wie ich denn zu dieser App der Woche überhaupt gekommen bin, Leute. Und zwar, schuld daran ist der YubiKey. Ja, nein, könnt aufatmen, es ist keine YubiKey-App oder sowas. Ja, wo wieder nur für eine ganz, ganz kleine Gruppe an Leute überhaupt interessant ist. Nein, es geht um NFC-Tags. Ich bin nämlich über den YubiKey quasi dazu inspiriert worden. Mensch, was, da kann man doch auch was mit den Tags machen. Und in der Tat kann man da einiges machen. Ganz verrückte Sachen, ja. Voraussetzung ist halt, ihr braucht die Kontrolle über diesen Tag. Genauso wie ihr die Kontrolle über den YubiKey braucht, ja. Im YubiKey gibt es ja auch die Funktion, wo man mit einer sekundären Funktion beispielsweise ein Passwort speichern kann und das dann quasi einfügen lassen kann in ein Textfeld, wenn ihr zum Beispiel längere Zeit auf den YubiKey drückt. Da gibt es ein spezieller Name für dieses Verfahren, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls könnt ihr das damit machen. Ja, und das wird auch gerne genutzt. Das heißt, ihr müsst euch ein ellenlanges Passwort nicht merken, ja, weil es hier auf dem Key gespeichert ist. Das ist gut. YubiKey hat da zwar noch ein paar andere Schutzmechanismen, die ihr noch zusätzlich schalten könnt, aber das ist jetzt eine Funktion, wo wirklich nur das Passwort, ihr steckt das rein, drückt längere Zeit auf den Knopf und dann wird das Passwort quasi in das Textfeld hineingepastet. Ja, so. Und damit könnt ihr dann euch einloggen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch Leute, das muss doch auch mit einem NFC-Tag passieren, weil was anderes wird da nicht gemacht. Ja? Prinzipiell. Und es geht natürlich mit der entsprechenden Software. Eines der besten, die ich gefunden habe, deswegen App der Woche, ist NFC Tools Pro. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, NFC-Tools, das war doch schon mal App der Woche. Ja, ganz genau, richtig. Aber die kostenlose Version. Die Pro-Version hat so viele Funktionen mehr, dass ich sie wirklich separat nochmal sehen muss. Und deswegen gibt es auch hier bei dieser Version NFC-Tools-Free, nicht einfach nur ein Upgrade, da zahlt ihr irgendwas und dann kannt es das. Nein, nein, nein, sondern das ist eine separate App, die müsst ihr separat installieren. Ja. Und zu dieser App gibt es übrigens dann auch noch Plugins, die ihr verwenden könnt, zum Beispiel NFC-Tasks, um Aufgaben speichern, ja, und zu verwalten. Übrigens, faszinierend, da könnt ihr also quasi Abläufe, die ihr zum Beispiel nutzt für einen Chip zu programmieren, ja, könnt ihr dort speichern, beliebig viele, und könnt die dann jederzeit aufrufen und neue Tags anlegen. Ja. Coole Sache. Damit hat man einen umfangreichen Tag-Writer zur Verfügung. Dann gibt es auch noch ein Retag-Plugin. Ihr kennt vielleicht auch das Tool NFC Retag, das war auch mal App der Woche. Mit diesem Plugin für NFC Tools Pro Edition könnt ihr das auch noch ersetzen. Ja, indem ihr genau dasselbe macht, quasi ihr legt einen Tag quasi an und könnt ihn dann wiederverwenden mit NFC Retag. Das heißt, es kann alles möglich sein. Das kann sogar ein Tag von Kreditkarte oder vom Personalausweis sein, ja, weil dort wird nichts verändert, dort wird nichts gespeichert oder ähnliches auf dem Tag, sondern die Tag-ID wird geprüft und dann wird, wenn dieser gescannt wird, eben eine spezielle Aktion ausgeführt mit dieser Retag-Funktion und da könnt ihr alles Mögliche machen. Apps starten, Internetseiten aufrufen, Mails initiieren, twittern, alles Mögliche. Ja, keine Ahnung. Der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Ja. Und deswegen könnt ihr auch ein Passwort abspeichern, ja, und damit dann einfügen in Textfeld per Copy and Paste allerdings. Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Das heißt, zum Beispiel ein Kennwort, ja, direkt abspeichern und dann eben einfügen. Es geht übrigens noch anders. Ihr könnt auch zum Beispiel die Tag-ID auslesen, diese dann kodieren und diese kodierte ID dann einfügen in die Zwischenablage und das als Passwort nehmen. Ja. Dann allerdings habt ihr ein Problem, dann geht es nur noch mit diesem einen NFC-Tag, theoretisch. Ja. Aber man kann natürlich dieses verschlüsselte Kennwort auch nochmal anders speichern auf einem anderen Key, ist ganz klar. Deswegen habe ich das gar nicht erst gemacht, ja, weil hätte ich nur einen Nachteil. Die Tag-IDs kann man nämlich in der Regel nicht kopieren auf einen anderen Tag. Ja, die bleiben fest. Und damit ja, hätte man eben nur ein Tag. Das ist nicht so gut. Nein, aber es gibt noch eine andere Funktion. Ja, das nehme ich mir gerade mal schnell hier, das Smartphone. Und zwar, wenn ihr jetzt speziell das mit den Passwörtern machen wollt. Ja, Moment, starte ich hier mal die App. So, ja, und zwar ist es dann eine Funktion für Variablen, ja, da wird dann einfach das Kennwort im Eingabefeld eingegeben, ja, das könnt ihr entweder dann direkt so nutzen oder ihr verschlüsselt das auch wiederum, es gibt da verschiedene Methoden, ja, oder hasht dieses Kennwort, ja, so dass ihr nicht das Kennwort quasi nutzen müsst, ja, das da gespeichert ist, ja, und könnt dieses Ergebnis dann oder diesen String in die Zwischenablage schreiben und danach nicht vergessen, die User-Variable, die ihr dafür anlegen müsst, die dann wieder löschen, ja. Das geht auch noch einfacher, wenn ihr jetzt zum Beispiel nichts hashen wollt, ja, könnt ihr einfach für einen gewissen Tag einen String quasi zuordnen, der dann eingefügt wird, ja, in die Zwischenablage. Also ihr müsst nicht diesen Umweg machen, ja, mit diesem Verschlüsseln, sondern ihr könnt auch direkt das Passwort auf den Tag schreiben. So, wenn ihr dann das abgespeichert habt, dann müsst ihr das schreiben, diesen Vorgang, auf euren Tag. Ja? Und wenn ihr dann den Tag an das Gerät hält, wird das Passwort auf dem Tag in die Zwischenablage kopiert und ihr könnt es dann ins Passwortfeld einfügen. Warum dieser Umstand? Ganz klar, aus dem Grund, weil es ohne Root nicht möglich ist, offenbar, leider, das so einzufügen. Das wäre, ginge nur über eine Tastatur, die eine NFC-Funktion hat. Das gibt es übrigens auch. Ja, aber bei Tastaturen bin ich vorsichtig. Ja, ich muss da erstmal warten und gucken, ob diese Tastaturen auch tatsächlich vertrauenswürdig sind. Zu oft gab es da schon Leaks in den Tastaturen, ist nicht so gut. Ansonsten gibt es diese Funktion tatsächlich auch bei NFC Tools Pro, dass man nämlich etwas direkt ins Eingabefeld hinein typen kann, ohne über die Zwischenablage zu gehen, direkt, was übrigens auch viel, viel sicherer wäre. Ja. Leider ist diese Funktion aber nur mit Root möglich. Ja. Leider geht es nicht ohne Root und deswegen, tja, war es das leider. Sehr, sehr schade. Diese Funktion heißt übrigens Keyboard-Emulation. Simuliere eine Tastenaktion und das ist genau das, was man hier braucht. So geht es leider nicht. Sehr, sehr schade. Naja, was soll man machen? Definitiv aber so schon eine gute Lösung. Ist faszinierend. Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ja, okay, jetzt habe ich das für Smartphone, aber ich brauche es ja auch am Computer. Ja, kein Problem. Es gibt schon ziemlich günstige NFC-Reader, die am Computer das übrigens ohne Probleme so machen, wie ich es gerne am Smartphone hätte. Nämlich da hält man den Tag nur drauf und dann wird dieses Kennwort direkt getippt sozusagen, als wie eine Tastatur quasi getippt. Ja. Über USB dann. Ja. Nicht schlecht. Das alles könnt ihr, wie gesagt, programmieren mit NFC Tools Pro und noch so viel mehr. Also das mit den Passwörtern war, ist jetzt nur eine Idee gewesen, eben von mir, ja, hier mit diesen Tags, die könnt ihr auch gut tarnen übrigens, ja, wunderbar. Ich habe hier so ein paar Dutzend Tags noch rumliegen, ja, deswegen habe ich mir da mal überlegt, was kann man alles damit machen und ich sprühe vor Ideen, was man mit diesen Tags machen kann. Aber ja, so ist es. Ihr könnt mit diesem NFC Tools Pro Edition so viele Sachen machen. Das ist unglaublich. Also wenn ich hier nur ein paar Prozent euch vorlesen würde, ja, dann wäre die Sendezeit gesprengt. Ja. 200 Aufgaben sind direkt möglich und ihr könnt auch eine Aufgabe bei Tasker starten. Ja. Also wenn ihr Tasker habt, könnt ihr da Aktionen ausführen lassen, die starten durch das NFC Tools Pro. Zum Beispiel eben dieser Tag, wupp, und dann wird eine Tasker-Aufgabe gestartet und was soll ich sagen? Unendliche Möglichkeiten habt ihr. Unendliche Möglichkeiten, ja, mit Tasker. Ja. Tasker dann auch über IFTTT natürlich. Ja. Ihr könnt mit eurem NFC-Tag eure Wohnung steuern, wenn ihr wollt. Ja. Ganz cool. Und damit ist auch das möglich, was ich ins Auge gefasst habe, ja, bevor ich hier überall die Sprachassistenten habe, brauche ich das natürlich nicht mehr, aber ne, ich habe ja mal gesagt, ne, man tut zum Beispiel in jedes Zimmer, dort wo man sich am meisten auffällt, ne, tut man einen Tag hin und dann braucht man nur auf dem Smartphone auf diesen Tag zu halten, dann geht zum Beispiel das Licht an oder wieder aus, ja, oder irgendwelche Aktionen, ne? Mensch, ich habe so ein Ding an der Kaffeemaschine, ne? Wenn ich Kaffee bestellen muss, halte ich das einfach da drauf und dann komme ich auf die entsprechende Seite und dann brauche ich nur noch Bestellvorgang abzuschließen und fertig, und dann kommt Kaffee. Ja, der NFC-Tag an der Kaffeemaschine halt. Zack, so ist es. Hm? Also, es ist einfach eine schöne Sache, finde ich, so ein NFC-Tag. Ja, ja, NFC-Tags sind cool, QR-Codes natürlich auch. Gibt es was man mit einem NFC-Tag machen kann, was man mit einem QR-Code nicht machen kann? Weiß nicht. Aber das ist eine andere Software. Jetzt App der Woche, NFC Tools Pro im Play Store für nur 3,49 Euro. Ich denke, das ist eine lohnende Investition, wenn ihr alles Mögliche mit euren NFC-Tags machen wollt, was euch nur einfällt. Und da ist es, glaube ich, ein fairer Preis. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitergehende Informationen in den Shownotes. Ja, die findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo. Ne? Sind die da, je nachdem, was für einen ihr habt. Und da findet ihr dann auch den Link zur App der Woche, NFC Tools Pro, und natürlich zu den anderen Themen, die ich behandelt habe. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes rule that world.